Den Höhepunkt seiner freimaurerischen Tätigkeit aber erreicht der famose Generalstabshauptmann in seinem Buche »Die deutsche Revolution«. Dieses Buch ist einzig in seiner Art und paradigmatisch für das, was Zion anstrebt. Hier wird die Gauner- und Schwindlerrevolution des Jahres 1918, von der heute jeder Eingeweihte weiß, wie sie gewaltsam von ein paar jüdischen Abkommandierten inszeniert wurde, die da zitterten und bereit waren, sich in die fernsten Schlupfwinkel zu verkriechen, sobald die Sache irgend schief gehen sollte, derart zur Darstellung gebracht, als ob der objektivste, kühlste und unbeteiligste aller Beobachter eherne Notwendigkeiten eines unbeugsam waltenden Volkswillens in ihrer überwältigenden, alles mit sich fortreißenden Gesetzmäßigkeit mit der Sachlichkeit des unparteiischen Historikers zu Papier gebracht hätte. Nun, die Lust der Überlegenheit unseres Herrn Hauptmanns muss allerdings eine gewaltige sein, wenn er, der in alle in jahrzehntelanger mühsamer Arbeit vorbereiteten Schavrussenkniffe Eingeweihte, nun das Volk sich befreien lässt, jenes Volk, das zu vernichten seine und der seinen inbrünstigste Sehnsucht und fanatische Zielstrebigkeit seit jeher gewiesen ist. Dieses Buch soll der Deutsche als ein beredtes Dokument dafür, wie der Jude die von ihm mühsam erschwindelten Ziele als gesetzmäßige Volksrevolutionen der Nachwelt aufzuschwatzen gedenkt, wohl verwahren und aus ihm den jüdischen Geschichtsvergewaltiger und sofort darauf einsetzenden Geschichtsfälscher gründlich erkennen lernen. Man wird zugeben, dass sich Zion keinen besseren Mann hätte aussuchen können als unseren vielseitigen Romancier, Mystiker, Historiker und Soldaten, den Verfasser von Geist und Judentum auf sich zu nehmen. Dies aber geschah schon 1917, da kein Umsturz den im Grunde noch völlig ahnungslosen Autor von Geist und Judentum sehend gemacht hatte, weshalb er sich denn mit freudigen Zukunftshoffnungen zu dem Generalstabe zugeteilten Herrn Hauptmann geleiten ließ. Da aber ward eine Tatsache dem Verfasser zum ersten Male kund, deren Gesetzmäßigkeit ihm die kommende Zeit auf das Schönste bestätigte, dass nämlich unsere Feinde uns längst erkannt und verstanden haben, noch ehe diejenigen, für die wir zu wirken trachten, von unserer Existenz auch nur die geringste Notiz genommen haben. Um den von ihm so heiß empfohlenen Offizier mit seinem Schaffen bekannt zu machen, hatte ihm der Verfasser auf Anraten jener Freunde seine früher erschienenen Schriften sämtlich zugesandt und erfuhr durch die Begrüßungsworte, mit denen der Mann im Offizierskleide oder besser gesagt in Offiziersverkleidung ihn empfing, vielleicht besser und eindringlicher Sinn, Wert und Bedeutsamkeit seiner Gedanken als durch der wahren Freunde langsame und zögernde Bejahung. Denn was der Herr Hauptmann bei jener denkwürdigen Unterredung, in der, ich wage es zu behaupten, gleichsam die Repräsentanten des fassenden und des beweglichen Geistes einander gegenübertraten, als erstes zu sagen wusste, waren die mit der spezifischen Frechheit sowohl der Rasse als des geheimen Machtgefühls voll Schärfe orakelten Worte: »Natürlich, alles, was Sie bisher geschrieben haben, müssen Sie verbrennen, dann vielleicht könnte unter der richtigen Leitung noch etwas aus Ihnen werden.« Auf diese Unverfrorenheit hin wollte der Verfasser sich empfehlen, wurde jedoch mit aller Entschiedenheit von dem Audienzerteilenden daran gehindert. In dem hochbedeutsamen hierauf folgenden Gespräche konnte der damals offenbar schon sehr siegessichere Logengewaltige denn doch den Triumph und das höhnische Überlegenheitsgefühl gegenüber des Verfassers armseligen Bestrebungen nicht völlig verbergen, und der Gesichtsausdruck und Tonfall, mit welchem mein Hinweis auf die Verjudung der deutschen Sprache dahin beantwortet wurde, dies alles werde doch ganz anders werden, ließ mich damals zum ersten Male in Abgründe geheimster Verschwörungen hineinblicken, die mir erst viel später wohlvertrautes Forschungsgebiet werden sollten. Mit dem erhebenden Gefühle aber, durch dieses rabbinatischen Zionsgläubigen vernichtende Aburteilung zum Ritter vom deutschen Geiste geschlagen worden zu sein, verließ der Verfasser diesen Eingeweihten und schwur sich damals mit aller Inbrunst zu, sein vergangenes Schaffen nicht nur nicht zu verbrennen oder zu verneinen, sondern auf ihm als dem Abgeurteilten und also nunmehr untrüglich als das rechte Erkannten weiter aufzubauen und tapfer fortzuschreiten. Und noch oft seither musste der Verfasser dies traurigste Phänomen im Geistesleben erfahren, dass die, denen unser Schaffen und Mühen gilt, es kaum oder gar nicht beachten und erkennen, indes der Feinde nimmermüde Wachsamkeit alsbald den Erzfeind begriffen und alsbald dafür gesorgt hat, dass er von dem seiner Obhut anvertrauten deutschen Volke ja nicht erkannt und gesehen werde. Der Verlag Gruno in Leipzig, an den der Verfasser doch zu guter Letzt empfohlen wurde, hatte hauptsächlich den Zweck, den Empfohlenen derart zu binden und hinzuhalten, dass das Buch anderwärts nicht allzu früh erscheine, auf das gefährliche Wirkungen erst nach dem Umsturze zur Wirkungslosigkeit verdammt wären. In der Tat aber erschien das Buch erst volle 2 Jahre später, da Zion Herr der Lage zu sein vermochte und kaum mehr viel von dem nun totgeweihten Volke zu befürchten war. Die ganze Macht des jüdischen Weltbundes lernte der Verfasser erst kennen, da er nach dem Umsturze in Berlin die beiden Vorträge mit jenem so eindeutigen Entweder-Oder als Titel zu halten Gelegenheit fand. Da trat Zion vor diesen bedenklichen Ereignissen noch einmal mit der Versuchung dieser Welt an den Verfasser heran. Ein Mitarbeiter der Vossischen Zeitung, der etliche dichterische und philosophische Schriften des Verfassers gelesen hatte, zeigte sich über deren große, merkwürdigerweise bisher nicht erkannte Bedeutsamkeit sehr begeistert. Man werde mich in der Vossischen Zeitung als Dichter und Philosophen entdecken, aber was ich denn eigentlich mit diesem närrischen Vortrage über das Judentum wolle? Ich solle dies lassen und würde bald ein berühmter und allgemein anerkannter Schriftsteller geworden sein. Meine Antwort hierauf, dass ich den guten jüdischen Instinkt, der mich nun 2 Jahrzehnte lang nicht anerkannt hätte, billige und dass, wenn ich so lange es ausgehalten habe, meinen einsamen geistigen Pfad zu gehen, ich jetzt in entscheidender Schicksalsstunde des deutschen Volkes wahrlich nicht von dem mir vorgezeichneten Wege abweichen werde, ließ die Stimme des Versuchers bald verstummen. Mich aber gemahnte der Vorfall an meine ersten philosophischen Vorträge in Berlin, die unter der Patronanz des Freimaurers Direktors Archenhold sowohl von der Vossischen Zeitung als namentlich vom Berliner Tageblatt schwungvollst begrüßt wurden, und Zusammenhänge, die damals kaum noch in mir flüchtig aufdämmerten, sind mir heute klar, wenn ich mich nun des Ausspruchs jenes wackeren Astronomen entsinne, der mir mitgeteilt hatte, er hätte dem Kritiker, den er von der Loge her kenne, verständnisinnig zugeblinzelt und sei so des Presseerfolgs gewiss.